Schupp den Aal, schrupp durch deine Finger glitschen am Schenkel entlang. Diese Stromlinienform, so ein Spitzmaul von einem so etwas wie Fisch, so ein bisschen geschleckt an der heißgeriebenen Schote, verliert noch die Kiemen, die Luft zum Atmen, die Elastizität beim Übergang vom Wasser zum Öl. Ganz steif, wie der sich gibt.